So ein Mädchen muss man küssen. Dort am Strand von Isolo, sie war reizend und schön, mein Herz brannt lichterloh. Und sie nannte ihren Namen, das warf mich aus allen Bahnen. Und ich fühlte, wir gehören zusammen, es sollte nie mehr ein Zufall sein. Bella, bella, bella Rosa, meine Italienerin. Heute Nacht in der Taverne bist du meine Königin. Bella, bella, bella Rosa, bei Musik und rotem Wein werde ich dich heut Nacht verwöhnen, die Show Rosa ganz allein. Dieser Urlaub in Italien, wo wir zwei so glücklich waren. Ich vergesse die Zeit nie mehr, diese Stunden und Tage, ja dort am blauen Meer. Nächstes Jahr komm ich dann wieder, Musikanten spielen Lieder. Und beim Klang der Mandolinen werd ich zu dir sagen, ich habe dich so lieb. Bella, bella, bella Rosa, meine Italienerin. Heute Nacht in der Taverne bist du meine Königin. Bella, bella, bella Rosa, bei Musik und rotem Wein werd ich dich heut Nacht verwöhnen.